Wer von den HörerInnen hat schon mal den Film Blue Velvet, Verbotene Blicke von David Lynch gesehen? Der Verfasser dieser Zeilen jedenfalls hat ihn nicht gesehen, aber er hat einmal nur anhand des Filmtitels eine Inhaltsbeschreibung verfasst. In Blue Velvet, Verbotene Blicke geht es um einen Privatdetektiv, daher der Untertitel Verbotene Blicke, der sich in eine Frau verguckt, die er beobachten soll. Denn was er da zu beobachten hat, gefällt ihm schon ziemlich gut, muss er sagen. Er macht sich also an sie ran, natürlich erfolgreich, denn er sieht aus wie ein Filmstar, mit schneidiger brünetter Kurzhaarfrisur, so voll angeachtzigert, und Brusthaar, und zwar von genau der richtigen Üppigkeit. Außerdem ist er sehr eloquent und charmant und hat blaue Augen, in deren weichen, doch klar konturierten Blicken er Leute samten betten kann. Daher der Obertitel Blue Velvet. Logisch, dass die beiden erstmal ordentlich Sex haben, aber noch mehr so tastend und suchend und nicht gleich aus dem Vollen schöpfend, denn sie kennen sich ja noch nicht so gut und außerdem gebietet dies die Sexfilmdramaturgie. Freilich findet sie, die Ausgespähte, heraus, dass er als Detektiv auf sie angesetzt ist. Es wird ihr von einem Bekannten erzählt in einem Café, und sie hätte niemals damit gerechnet. Der Bekannte sagt nicht, woher er das weiß. Alles ist sehr geheimnisumwölkt. Beim nächsten Treffen der ProtagonistInnen, er, der Detektiv, hat Blumen dabei, gibt es Streit. Sie ist sehr sauer auf ihn. Es fallen böse Worte von ihr und besänftigende von ihm, die aber zu Recht bei ihr alle ins Leere laufen. Sie wirft ihm den Blumenstrauß an die Birne, wobei der Topf daran kaputt geht, von dem kaum jemand weiß, wo der jetzt eigentlich herkommt, denn Blumen kauft man ja in so Papier eingewickelt und zu Dates bringt man nicht schon Töpfe mit. Spätabends, wieder alleine, vertraut sie ihrem Tagebuch an, man hört sie aus dem Off sprechen, dass sie es eigentlich ganz anregend und aufreizend findet, von ihm beobachtet worden zu sein, und sie hofft, er habe ihr auch beim Umkleiden zugeschaut. Sie erinnert sich an ihr letztes, wie immer erotisches Umziehen. Man sieht die Erinnerung, abgesetzt durch starken Weichzeichner, und den ZuschauerInnen wird klar, warum es für den Detektiv auch rentabel gewesen wäre. In dieser Nacht schläft unser Detektiv mit seiner Auftraggeberin. Mehr einfach so, und es wird auch gar nicht klar, warum. Es gibt aber gute Bilder her. Wahrscheinlich hat er ihr Auftragsergebnisse vorgeflunkert, ohne zu erwähnen, dass er aufgeflogen war. Logisch, dass die beiden davon heiß aufeinander werden, also ist es doch nicht so unklar, warum sie es im letztlich Straßenlichtschein tun. Am nächsten Tag oder vielmehr eine Woche drauf dann die große Versöhnung unserer beiden ProtagonistInnen. Es gibt bald auch Sex, Logo. Dann lernt die Ausgespähte irgendwie die Auftraggeberin des Detektivs kennen und auch sie schlafen miteinander. Zufällig stößt danach, die beiden liegen noch sich bezärtelnd beieinander, der Detektiv dazu, er kommt gerade vom Sport. Und dann haben alle aber noch genug Energie und veranstalten eine Ménage à trois, wo sämtliche Sexregister gezogen werden und wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Leider werden irgendwann die Credits eingeblendet und am Ende fadet das Bild der ekstatisch wogenden drei einfach aus. Kabel 1 Werbung wird eingeblendet und dann Werbung normal.